Zum Tag des leuchtenden Sterns gab die Zentrale Künstlerische Propagandagruppe der Jugend am 13. Februar im Zentralen Jugendclubhaus ihre Darbietung unter dem Motto »Das ewige Lied des jugendstarken Landes in der Obhut der Sonne«. Die Funktionäre des Jugendverbandes und der betreffenden Bereiche, Jugendlichen und Studenten, wohnten der Darbietung bei.